In allen Landesteilen Koreas ist derzeit die Territorialverwaltung im Herbst in vollem Gange. Im Bezirk Sutamgyong sind in der Saison alle Brücken auf der Fahrstraße zwischen Pyongyang und Zhongzhen rekonstruiert worden. In den Bezirken Jagang und Südhwanghae sind die Bauarbeiten für die allgemeine Verbesserung der technischen Zustände der Fahrwege erfolgreich ausgeführt worden. So wurden unter anderem die Straßen erweitert und die Stützmauern errichtet. Im Bezirk Nordpyongan wurden die Brücken Wunse 1 und Munbong neu gebaut und die 7 vorhandenen Brücken in kurzer Frist grundlegend ausgebessert. Im Bezirk Südpyongan wurde beim Bau des Damms Ryonghwa Nummer 4 die Aufschüttung der Erdmassen von 25.000 Kubikmeter erfolgreich beendet und im Bezirk Gangwon wird der Bau des Damms am Fluss Zugzun in der Schlussphase forciert. Landesweit wird in dieser Saison die Gefahrenstellen an Flüssen und Wasserläufen auswendig gemacht und entsprechende Vorbeugungsmaßnahmen gegen die eventuellen Naturkatastrophen getroffen.